Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder mal heißt es antennenfrei für eine neue Sendung von Radio DARC, dem spannenden Technikmagazin speziell für Funkamateure und Technikinteressierte. Die heutige Ausgabe für die dritte Adventswoche trägt die Nummer 462. Ein Ereignis der ganz besonderen Art hatten vor kurzem die Schülerinnen und Schüler des Weber-Gymnasiums im schleswig-holsteinischen Eutin. Sie konnten mit Hilfe von Funkamateuren einen direkten Sprechkontakt zu Astronauten auf der internationalen Raumstation ISS herstellen. Mehr zu diesem Event und zu vielen anderen spannenden Technikthemen im Laufe dieser Sendung. Aber es sieht langsam alles schon sehr nach Weihnachten aus momentan. It's beginning to look a lot like Christmas, kann man da nur sagen. Und das kommt nun zu Beginn von Michael Bublé. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. World Radio Conference in Dubai einigt sich zum 23 cm Amateurfunkband. Symbolratenlimit für Amateurfunksendungen in den USA gekippt. Spannendes aus der Welt des Satellitenfunks und ein herzlicher Dank zum Tag des Ehrenamts. Die Plenarsitzung der World Radio Conference 2023 in Dubai hat am vergangenen Freitag den erarbeiteten Kompromiss zur weiteren Nutzung des 23 cm Amateurfunkbandes angenommen. Damit ist die Abarbeitung eines Auftrags aus einer Resolution der vorherigen Weltfunkkonferenz im Jahr 2019 erledigt. Die Resolution ist damit suppressed, also niedergeschlagen. Die nunmehr verabschiedete Lösung besteht aus einer Fußnote in Artikel 5 der ITU Radio Regulations. Dort wird in der Frequenzzuweisungstabelle für den Fall von Störungen der primären Satellitennavigation durch Funkamateure im Bereich von 1240 bis 1300 MHz auf eine entsprechende ITU-Empfehlung zur Störbeseitigung verwiesen. Die von manchen Ländern beabsichtigte, verbindliche und zwingende Umsetzung dieser Empfehlung konnte mit diesem Beschluss vermieden werden. Nun hat sie stattdessen nur noch den Charakter einer Empfehlung, aus der sich die jeweiligen Verwaltungen bedienen können, falls Störungen durch den Amateurfunk festgestellt werden sollten. Aus der Perspektive des Amateurfunks ist dies ein gutes Ergebnis. Während des Studienzyklus seit der letzten Funkkonferenz sah es lange nicht so aus, als ob man den Weiterbestand eines sinnvoll durchführbaren Funkbetriebs im 23 cm Band sichern könnte. An dieser Stelle gilt der Dank vor allem der Bundesnetzagentur und dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die starke Unterstützung Deutschlands innerhalb der CEPT sowie während der Konferenz hat hier zweifelsohne einen merklichen Einfluss auf das positive Ergebnis gehabt. Bedauerlicherweise erfahren die Funkamateure in anderen Ländern selten einen solchen Beistand. Die US-Fernmeldebehörde Federal Communications Commission hat die bisherigen Symbolratenbeschränkungen auf den Kurzwellenbändern durch eine Bandbreitenbegrenzung von 2,8 kHz ersetzt. Die neuen Regeln treten am 8. Januar 2024 in Kraft. Die von der Regeländerung betroffenen Bänder und Bandsegmente sind diejenigen, die für die Datenübertragung zwischen 160 und 10 Metern zugelassen sind. Bei der Verabschiedung einer Bandbreitenbegrenzung anstelle der Baudratenbegrenzung stimmte die FCC mit dem amerikanischen Amateurfunkverband ARRL überein, dass eine gewisse Begrenzung nach wie vor notwendig sei, da ohne jegliche Limits einige Stationen einen großen Teil der Amateurfunkbänder alleine für sich beanspruchen würden. Es sei fair, allen gleiche Chancen zu geben. Die ARRL hat sich seit langem für diese Änderung eingesetzt. Der Schritt öffnet nun die Datenkommunikation für Amateure für schnellere und modernere Modi und stellt den Anreiz für Amateure wieder her, mit effizienteren Übertragungsmethoden zu experimentieren bzw. diese zu entwickeln. Zuvor hatte die ARRL von Fall zu Fall Ausnahmen von den Symbolratenregeln gewährt, um die Kommunikation in Notfallsituationen wie bei der Bewältigung von Hurricanes zu erleichtern. Diese Verzögerungen werden nun beseitigt, sodass auch bei Übungen schnellere Modi zum Einsatz kommen können und im Bedarfsfall schneller reagiert werden kann. Die FCC bat die Funkamateure auch um Stellungnahme zur Aufhebung noch gültiger ähnlicher Symbolratenbeschränkungen in den Vorschriften für die Langwellen-, Mittelwellen- und UKW-Bänder. Amateurfunk, der begeistert. Am letzten Donnerstag war der Deutsche Amateurradioclub zu Gast beim VDE Kassel, dem Bezirksverein des Verbandes der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. Charlie Eichhorn, Delta Kilo 3, Zulu Lima, berichtete dort in gewohnt spannender und lebendiger Weise von seiner Faszination für den Satellitenfunk. Im passenden Ambiente, einem Hörsaal des Fachbereichs Elektronik, Informatik der Uni Kassel, erläuterte er die Entwicklung der Satellitentechnik und vor allem die Geschichte der Amateurfunksatelliten. Auch seine Kontakte zur Neumayer 3-Forschungsstation des Alfred-Wegener-Instituts in der Antarktis stießen bei den Gastgebern auf reges Interesse. Zur Demonstration der spannenden Amateurfunktechnik stellte Charlie Eichhorn einen Funkkontakt zu Andreas, Delta Lima 3, Lima Romeo Mike, dem Bordfunker des Forschungseisbrechers Polarstern, her. Dieser gelang in bester Qualität über den Amateurfunktransponder QO100. Die Polarstern ist unter anderem auch für die Versorgung der Neumeier-Station zuständig. Es ist eine stattliche Zahl. Genau 4.755 Funkamateure sind derzeit im Deutschen Amateurradioclub e.V. ehrenamtlich für ihren Verein engagiert. Sie sind tätig als Technikreferenten, Kassierer, Ortsverbandsvorsitzende oder Leiter der Jugendarbeit. Auch die Sendung, die Sie gerade hören, Radio DARC, wird rein ehrenamtlich von einem Team von rund 10 Mitarbeitern seit 9 Jahren jede Woche für Sie erstellt. Der Stichtag für diese Zahl war der 5. Dezember und er konnte nicht besser geeignet sein, denn immer am 5. Dezember wird seit 1986 der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Internationale Tag des Ehrenamtes gefeiert. Mit dem Gedenk- und Aktionstag ehren die Vereinten Nationen alle die Menschen, die sich ehrenamtlich für die Gesellschaft engagieren. In Deutschland waren es im Dezember 2023 allein über 16 Millionen Menschen, die in Vereinen, Verbänden, Initiativen und anderen Organisationen aktiv sind. Für die Mitarbeiter der DARC-Geschäftsstelle und für den Vorstand war der Tag des Ehrenamtes eine treffliche Gelegenheit, den vielen ehrenamtlich tätigen Funkamateuren herzlich für ihre unentbehrliche Arbeit zu danken. Ohne diese unermüdliche Arbeit wäre der Amateurfunk in Deutschland nicht das, was er ist. Eine lebendige, aktive Gemeinschaft mit großer Vielfalt. Ehrenamtliche sichern die Zukunft des DARC, indem sie sich um die Jugendarbeit, um Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit oder um die Durchführung von Contesten kümmern, für den Erhalt der Frequenzen aktiv sind oder ganz allgemein das Clubleben fördern. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Ja, und bei so viel Lob für das bemerkenswerte ehrenamtliche Engagement von fast 5000 Mitarbeitern im Verein braucht es natürlich auch eine musikalische Würdigung. Und die kommt von Sir Elton John und heißt Club at the End of the Street. Gemeint ist natürlich einer der rund 1000 Ortsverbände des DARC. Was sonst? Shades are drawn, and the light of the moon is a bang, and the stars up above walk the heavens hand in hand. There's a shady place at the end of the working day, where young lovers go and this hot little trio play. Me. ihr Funk im Blut? Naja, das sagt man so, aber nun könnte man tatsächlich Elektronik im Blut haben. Die Wissenschaftler der Universitäten Lanzhou und Dalian in China und der Penn State in den USA haben nämlich eine Medikamentenpumpe entwickelt, die zumindest bei Laborratten bereits funktioniert hat. Diese enthält einen Superkondensator und wird drahtlos aufgeladen, braucht also keine giftige Batterie. Und wenn das Medikament schließlich verbraucht ist, muss sie nicht wieder aus dem Körper geholt werden, sondern sie löst sich einfach auf. Also alle Bestandteile sind angeblich ungiftig. Der Superkondensator benutzt eine Molybden-Sulfid-Kathode, MOS2, eine Zinkfolienanode. In geringen Mengen ist Zink ja auch nicht ungesund, soll ja zum Beispiel als Vorbeugung gegen Erkältungen helfen, und ein Alginatgel als Elektrolyt. Damit können 1,3 Volt abgegeben werden und das Ganze soll dann ungefähr 10 Tage lang funktionieren, bevor sich das alles auflöst und vom Körper absorbiert wird. Zum Aufladen dient eine Magnesiumspule. Das wird dann also durch den Körper hindurch aufgeladen, so wie beispielsweise ein Cochlea-Implantat. Die Steuerplatine und die Medikamentenpumpe sind alle auf einem Poly-L-Milchsäure-Substrat aufgebaut. Diese Platine ist flexibel und biologisch abbaubar. Im Laborversuch hat man den Ratten Ibuprofen gegeben und nach 2 Monaten war das Gerät vollständig verschwunden. Das einzigste Problem, es lässt sich nicht an- und ausschalten und man kann natürlich auch nicht sagen, okay, das war jetzt genug von dem Medikament, wir hören auf. Denn spätestens wenn sich alles auflöst, wird ja ohnehin alles freigesetzt. Tja, wenn das so weitergeht, dann gibt es irgendwann Handys, die sich, wenn der Vertrag abgelaufen ist, selber auflösen. Oder wenn man sie im Regen liegen lässt. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Hallo Kurzwellenfreunde, es ist wieder soweit, der originale 100 Kilowatt Marathon ist zurück. Wie immer am 26.12., dem zweiten Weihnachtsfeiertag, lassen dieses Mal 6 Stationen die gute alte Dampfradiozeit aufleben. Ab 9 Uhr UTC, SM Radio Dessau. Ab 10 Uhr UTC, Radio DARC. Ab 11 Uhr UTC, die Satzzentrale Dein Technikradio. Ab 12 Uhr UTC, Jake FM. Ab 13 Uhr UTC die Radio DX-Freunde mit ihrem Gemeinschaftsprogramm DKDM und zu guter Letzt um 14 Uhr UTC Radio Klein Paris. Natürlich alles auf Channel 292 auf 6070 kHz. Nochmal zum Mitschreiben, der 100 Kilowatt Marathon am 26.12. auf 6070 kHz ab 9 Uhr UTC mit 6 Stunden Programm, bei dem für jeden was dabei ist. Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert. Die Raumstation ISS schwebt in etwa 400 Kilometern Höhe und umkreist seit mehr als 20 Jahren unsere Erde. Und Schülerinnen und Schüler des Weber-Gymnasiums im schleswig-holsteinischen Eutin hatten am 4. Dezember ein ganz besonderes Ereignis der Extraklasse. Mithilfe einer Amateurfunkstation konnten sie einen Live-Sprechkontakt mit den Astronauten an Bord des Raumfahrzeuges herstellen. Funkamateure gehören zu den wenigen Menschengruppen, die direkt und unmittelbar mit Astronauten Kontakt aufnehmen können. Ein Bericht von Christiane von Possel. Seit anderthalb Jahren hat sich eine Schülergruppe auf diesen Tag vorbereitet. Noch ist die ISS bei Südamerika in wenigen Minuten über Eutin. Also ich bin im MINT-Profil und unsere Lehrerin hat uns gefragt, ob wir ins MINT-Team kommen wollen. Und ich glaube, das war einfach dieses Besondere, dass man mit der Schule halt einfach ins All funken kann. Das ist halt was total Unnormales. Die analogen Funkstationen, Computer, Radios, alles selbst umgebaute Systeme, teilweise von Flohmärkten gekauft. Und hier sieht man die Antennenkabel ankommen und die Rotorsteuerkabel. Und hier ist die Aufgabe dieses Platzes, die Antennen der ISS nachzudrehen. Die ISS bewegt sich ja sehr schnell in einem Bogen über den Himmel und in 7 Minuten ist das Ganze geschehen. Und in der ganzen Zeit müssen wir die Antennen nachführen, weil die ja genau auf die ISS ausgerichtet sein müssen. Um alles ins Atrium der Schule zu übertragen, mussten sie durch das ganze Gebäude Kabel ziehen. Und dann ist es soweit. Die ISS ist da, 400 Kilometer über Eutin. OA4 ISS, Oscar Radio 4, India Sierra Sierra. This is DKZO Oscar Hotel from Eutin calling. Over. Und plötzlich klappt es. Der dänische Astronaut Andreas Mogensen von der ISS meldet sich und beantwortet Fragen. Welche Erfahrung fasziniert Sie auf der ISS am meisten? Es sind so viele beeindruckende Erlebnisse hier oben. Allein durch eine Scheibe auf unseren wundervollen Planeten zu gucken. Welche bedeutenden Entdeckungen wurden bereits von der ISS ausgemacht? Es gibt viele Beispiele. Ein Beispiel ist der blaue Blitz. Die entstehen bei einem Gewitter oberhalb der Wolkendecke. Von der Erde kann man sie nicht sehen. Ich habe ein Video davon gemacht. Das ist das erste, was es davon gibt. 8 Minuten dauert es, dann ist Eutin wieder aus dem Funkbereich der ISS verschwunden. Krass, also wirklich, beide saßen da, waren total am Zittern, das war schon ziemlich krass. Also ich meine, der Nervenkitzel noch davor, dass wir erst keinen Funkkontakt hatten. Ich hatte ja auch die Kopfhörer auf und den Astronauten dann so richtig so nochmal zu hören. Und es war echt eine Erfahrung ganz besonders, weil wir auch selbst bedienen durften und das war einfach richtig krass. Sie wollen jetzt erst einmal feiern, dass alles geklappt hat und sie tatsächlich Kontakt hatten zur Weltraumstation ISS. Calling, calling, calling for us. Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. Wir haben gerade einen Bericht gehört, wie Schülerinnen und Schüler des Eutina-Weber-Gymnasiums mit den Astronauten auf der ISS gefunkt haben. Funkamateure sind eine der wenigen Menschengruppen, die direkt mit Astronauten im Weltall sprechen können. Und auch sonst hat die Raumfahrt auch für die Funkamateure eine hohe Bedeutung, da im Laufe der Jahrzehnte mehr als 100 Amateurfunksatelliten ins Weltall geschossen wurden. Bleiben wir beim Weltraum. Immer am 1. Dezemberwochenende treffen sich diverse Raumfahrtexperten und Interessierte aus dem In- und Ausland zu den Tagen der Raumfahrt an der Mecklenburgischen Seenplatte. So auch wieder in diesem Jahr. Die Veranstaltung in Neubrandenburg hat bereits eine lange Tradition und wurde schon zu DDR-Zeiten ins Leben gerufen. Radio DARC-Mitarbeiter Ulrich Fenner, Delta Lima 2, Echo Papa, war für uns vor Ort und führte ein Gespräch mit Volker Schmidt vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Ja, hier ist Delta Lima 2, Echo Papa, ich bin in Neubrandenburg. Mir gegenüber sitzt ein interessanter Gesprächspartner, der sich selber mal vorstellt. Ja, hallo, mein Name ist Volker Schmidt. Ich arbeite beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, war dort 22 Jahre in der Deutschen Raumfahrtagentur. Habe dort Programme wie das ATV betreut über 15 Jahre, das Automated Transfer Vehicle, der automatische Raumtransporter, der zur Raumstation flog. Und prominenter und interessanter vielleicht, so die letzten 13 Jahre habe ich eigentlich die beiden astronautischen Missionen von Alexander Gerst und zuletzt die von Matthias Maurer geleitet im Sinne des DLR-Teams. Hatte selber Experimente auf der Raumstation, natürlich mit der Industrie zusammen und dem Team zusammen. Zum Beispiel sowas wie Simon, das fliegende Gehirn für die Astronauten mit künstlicher Intelligenz als Assistentenfunktion sozusagen und viele andere Experimente natürlich in Mitwirkung oder mitgewirkt. Und das hat unheimlich Spaß gemacht und seit Juni bin ich jetzt im Team der Vorstandsvorsitzenden beim DLR und dort als Berater zuständig für Luftfahrt und Raumfahrt. Sie haben ein sehr weit gefächertes Aufgabenfeld. Das ist ja nicht nur, dass Sie jetzt einen Nagel in die Wand schlagen können. Sie wissen auch noch, wie das geht und können das auch noch im Hintergrund mit anderen Aufgaben verbinden. Ist das ein Punkt, wo junge Leute heutzutage gerne im Team mitarbeiten möchten oder ist das nur für ganz wenige Spezialisten? Für so eine Funktion braucht es natürlich ein bisschen Erfahrung. Da sollte man schon das eine oder andere gesehen haben. Aber natürlich, wenn da eine junge Person reinwächst, mit Anleitung ist das nicht verkehrt. Ich hatte auch Anleitung jetzt so das letzte halbe Jahr. Der Kollege, dem ich jetzt nachfolge, der ist im Ruhestand. Und wir haben jetzt halt die Zeit intensiv genutzt, so bestimmte Prozesse eben beleuchten und dann, damit der Einstieg einfacher ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass in dem Bereich schon eine gewisse Erfahrung vorlegen sollte. Wie sieht es aus mit Nachwuchs? Gibt es viele Leute, die sagen, das ist eine sehr umfangreiche Aufgabe, da habe ich gar nicht das Know-how zu? Oder finden Sie Leute, die sagen, ich habe mich schon mal in dies oder jenes Aufgabengebiet reingearbeitet, da würde ich mich gerne vertiefen? Sicherlich beide Richtungen. Also noch haben wir im DLR nicht die Probleme mit Nachwuchsgewinnung, die Industrie oder das Handwerk hat, zum Glück, aber das kann noch kommen. Und natürlich müssen wir uns auch anstrengen, und das ist ja jetzt öffentlicher Dienst. Da ist es natürlich auch nicht immer ganz einfach. Ansonsten haben wir, glaube ich, anhand der wissenschaftlichen Aufgaben oder wissenschaftlichen Felder, die wir als Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt bedienen, also Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheitsforschung mit über 10.000 Mitarbeitenden. Da haben wir schon so viele interessante Tätigkeitsfelder, sind eigentlich auch ein recht attraktiver Arbeitgeber. Aber wir müssen was tun, also auch für die Zukunft. Was bei uns ganz gut geht, ist zurzeit der Bereich des Homeoffice. Ja, ist ja auch für viele ein Merkmal, was Attraktivität bedeutet. Ja, noch gewinnen wir Nachwuchs, aber ich denke mal, wir müssen da ein bisschen was tun, damit es auch so bleibt. Was muss ein Mitarbeiter, der sich bei Ihnen neu bewirbt, denn eigentlich für Aufgabenbereiche theoretisch wahrnehmen, oder welche Qualifikation muss er vorausbringen? Ja, also für die Aufgabenbereiche ist erstmal eine wissenschaftliche Ausbildung notwendig, also in der Regel ein Studium in den unterschiedlichen Disziplinen. Wir haben aber natürlich aber auch für unsere Werkstätten oder so, wir bilden auch aus, also Facharbeiter, Handwerker, im Endeffekt Metallbereich und so, das gibt's auch. Ist aber natürlich nicht in dem Umfange wie jetzt der wissenschaftliche Betrieb, so in den unterschiedlichen Instituten. Da werden also gemäß unserer Tätigkeitsfelder Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr, Energie, Sicherheit werden natürlich dann die unterschiedlichen wissenschaftlichen Studiengänge benötigt an Hintergrundausbildung. Grundsätzlich ist aber so, dass man, wenn man angenommen, man ist in einem Institut, man ist an einem Forschungsthema dran, da kann man schon sehr gut und sich sehr gut einbringen und sehr gut vertiefen. Ich habe ja da auch mal begonnen in dem Bereich vor fast 30 Jahren mittlerweile im Bereich Untersuchung zukünftiger Raumtransportsysteme. Wir haben damals sehr, sehr tiefgründig Forschung betrieben, Anwendung betrieben, Untersuchungen gemacht, an Studien mitgearbeitet, was so. Im Endeffekt haben wir sogar solche Systeme mal berechnet und untersucht, die jetzt Elon Musk hat, also diese wiederverwendbaren Erststufen. Da gab es damals in Europa so Programme wie FESTIP und so weiter, wo dann auch in Kooperation mit ESA und Industrie dran gearbeitet wurde. Und dort haben wir ganz diverse oder ganz unterschiedliche Konfigurationen von Raumtransportern untersucht. Unter anderem eben mit geflügelten, wiederverwendbaren Stufen und so weiter. Also querbeet. Und das dient natürlich dafür, dass man sprechfähig wird auf bestimmten Tätigkeitsfeldern. Auch dann für die Raumfahrtagentur, dass man Dinge bewerten kann, Vorschläge, die dann von der ESA kommen oder von anderen Agenturen kommen, bewerten kann oder etwas dagegen stellen kann, sagen, das ist unser Vorschlag. Solche Dinge, das ist hochinteressant. Und sowas ist eigentlich systemübergreifend. Es gibt Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Instituten. Also man lernt sehr viel kennen. Man hat internationale Kooperationen, zum Beispiel mit NASA, mit anderen Agenturen wie CNES oder JAXA in Japan. Und nehmen wir mal so ein bisschen auch Exploration rein, also Planetenforschung wie hier in Berlin. Die gehören also mit zu den Koryphäen in Europa und auf der Welt. Das ist hochgradig interessant. Oder wenn man sich anschaut, was das DLR zum Beispiel macht im Bereich Luftfahrt, Energie, Verkehr. DLR versucht, klimaverträgliches oder klimafreundliches Fliegen reinzubringen mit seinen Expertisen im Bereich neue Technologie für Flugzeuge. Dann die Möglichkeit, sogenannte Sustainable Air Fuels zu produzieren. Da wird es eine Pilotanlage in Leuna geben, dann völlig nachhaltig mit Sonnenenergie Biotreibstoffe generiert, um sie für die Forschungsflotte zu untersuchen. Und wenn das Verfahren gelingt und diese Anlage gelingt, dann kann man die multiplizieren und kann dann zumindest mal über eine Übergangszeit diese Treibstoffart gewinnen und hoffentlich dann auch im Flugverkehr verwenden. Aber langfristig brauchen wir natürlich Technologie, und das DLR ist da eben stark in der Grundlagen- oder anwendungsorientierten Forschung, um Dinge für die Zukunft zu ermöglichen. Und da gibt es alles, was man sich fast denken kann in den Tätigkeitsfeldern, wo man richtig tief einsteigen kann und auch gute Ergebnisse erzielen kann. Die Funkamateure und die Raumfahrt sind seit vielen Jahren enge Partner. In beiden Bereichen sind vor allem junge Menschen gefragt, die Interesse an den sogenannten MINT-Fächern haben, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Für diese bieten sich eine Fülle spannender und vor allem sehr gut bezahlter Jobs. Ulrich Fenner, Delta Lima 2, Echo Papa, spricht hierüber mit Volker Schmidt, einem Mitarbeiter des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums. Das heißt, für junge Menschen, Männlein, Weiblein, spielt das keine Rolle, sondern wirklich junge Menschen, sind die sogenannten MINT-Fächer eine der Schlüsselfächer. Ohne die geht's nicht und man kann nicht alles nur mit dem Handy machen. Man muss auch mal was anderes tun. Absolut, genau. Die MINT-Fächer sind extrem wichtig, denn wir haben ja keine Rohstoffe oder Bodenschätze in Deutschland, sondern wir müssen in kluge Köpfe investieren und gute Ausbildung. Und das DLR braucht kluge Köpfe und Talente, um die Herausforderungen der Zukunft zu bedienen und auch Lösungen dafür anbieten zu können. Und ich kann selber sagen, ich hätte mir damals nach dem Studium nie vorstellen können, mal, dass ich so schnell im Raumfahrtbereich, war immer das Ziel, aber dass ich da quasi zack einfach reinkomme über eine Diplomarbeit und dann auch noch eine Anstellung finde, das war zu der Zeit eher Mangelware, weil wir Einstellungsstopp damals hatten, Mitte der 90er. Aber es hat irgendwie geklappt und dafür bin ich sehr dankbar bis heute. Und ja, das DLR hat mir persönlich sehr, sehr viel ermöglicht. Bin überaus dankbar dafür. Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich mal 3 astronautische Missionen inklusive auch wissenschaftliche Experimente beisteuern kann oder mitwirken kann, so muss man besser sagen. Das ist großartig und das ist, aber da bin ich nicht alleine. Das betrifft ganz, ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die ganz hervorragende Arbeit leisten. Ich nehme mal Stichwort Rosetta-Mission 2014, erste Landung auf einem Kometen. Solche großartigen Projekte kann man im DLR machen. Sehen Sie die Zukunft mehr in der bemannten oder mehr in der unbemannten Raumfahrt? In beidem. Also ich würde das eine gar nicht aufrechnen wollen gegen das andere, weil es macht keinen Sinn. Wir brauchen beides. Wir brauchen die robotischen Elemente da, wo noch kein Mensch hin kann, weil wir es nicht können, jetzt technisch gesehen oder materiell gesehen. Auf der anderen Seite haben wir im niederen Erdorbit der Forschungsbedarf dort, der wird immer bleiben. Weil wir da Dinge tun können, Experimente machen können, die können wir auf der Erde gar nicht machen. Also es gibt kein Labor, in dem wir Experimente oder Experimentalbedingungen so nachstellen können wie auf der Raumstation. Das ist unmöglich. Und deswegen wird dieser Forschungsbedarf immer bleiben. Dann, wenn man das noch ein bisschen extrapoliert in die Zukunft, dann kann man sagen, interessanter wird es dann werden, wenn wir mal Nischenprodukte produzieren unter Schwerelosigkeit, weil das können wir auf der Erde ja auch nicht machen, weil wir diese Gravitation immer haben. Und das bietet ganz, ganz viel Potenzial für morgen, für übermorgen, weil wir können wirklich Halbleiter, neue Metalllegierungen, Stichwort Glasfaser ist von den Amerikanern zum Beispiel so ein Vorschlag, dass man Glasfasern unter Schwerelosigkeit in extrem hoher Güte produziert und dadurch, sagen wir mal, durch den gleichen Querschnitt viel, viel mehr Informationen durchkriegt. Also wir haben wirklich Potenzial da, was wir heben können weltweit, und wenn das gelingt, das wird vieles verändern im positiven Sinne, ja? Weil da kriegen wir Eigenschaften in Werkstoffen, die wir gar nicht herstellen können auf der Erde, und das macht Mut für die Zukunft. Das heißt, junge Menschen, die sich in der Schule für die Naturwissenschaften interessieren, für die Mathematik und so weiter, die finden auch zukünftig hier eine interessante Fülle von Arbeitsplätzen, in denen sie einbringen können und auch die Firma oder die Mitarbeiter weiterbringen können. Ja, auf jeden Fall. Das DLR bietet umfassende Möglichkeiten, sich auch intern weiterzubilden, Tätigkeitsfeld fürs ganze Leben zu finden, wenn man das möchte. Man kann auch mal einen Bereich wechseln. Das ist ja gar nicht schlimm, sondern das bereichert eher. Und je nach Wunsch oder je nach Talenten, Fähigkeiten steht einem die Welt da quasi offen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich bin jetzt über 25 Jahre beim DLR und ich habe es nicht bereut bisher. Und es war keinen Tag langweilig, im Gegenteil, es ist großartig und wir können wirklich Zukunft gestalten. Das ist extrem wichtig und wir können was Gutes tun für die Erde, für die Gesellschaft, für den Menschen, für unsere Umwelt. Jeden Tag haben wir die Möglichkeit, ganz vorne an der Forschung mitzuwirken und gute Dinge zu tun. Und das ist nicht selbstverständlich und deswegen bin ich ein Fan vom DLR. Ich finde das interessant, was Sie sagen. Ich finde interessant, dass die jungen Leute auch ihr eigenes Gehirn weiter mit Wissen anfüllen müssen und in diesem interessanten Berufsfeld deren sich einbringen können und weiterarbeiten können. Herr Schmidt, ich bedanke mich bei Ihnen für das nette Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Your favorite station. Alarmstufe rot, Alarmstufe rot. Explosion in der Reaktorkammer. Ausfall der Transmitter 4 und 5. Evakuierung der Mannschaft von Sektor D nach Eck-A. Hallo Jungs, hier spricht euer Computer BX4. 309, genannt der ratlose Rudi. Übernehme jetzt Koordination der Rettungsmaßnahmen. Hallo Heimatbasis, wir haben euch verloren. Unser Hauptcomputer fliegt uns um die Ohren. Feuer ist an Bord und wir treiben immer weiter fort. Nur keine Panik, euer Rudi wird das Kind schon schaukeln. In den Selektoren schwurren die Transistoren. Ohne eure Hilfe sind wir hier verloren. Holt uns schnell hier raus, bringt uns auf den Kurs zurück nach Haus. Nur Mut, ihr könnt mir vertrauen. Nach meinen letzten Berechnungen sind wir genau in 578 Jahren und 3 Tagen wieder zu Hause, ne? Hey, Captain Starlight! Tja, berechtigte Frage. Wir rasen mit dem gottverfluchten Schiffswrack durch die blauen Galaxien. Na, na, nur nicht übertreiben. Hey, Captain Starlight, was sollen wir tun? Am besten gar nichts. Wir sind doch viel zu jung, um jetzt schon auf dem Kosmosfriedhof auszuruhen. Lebenserhaltungssysteme negativ. Die Mannschaft will nach Hause. Himmel, Herrgott, was sollen wir denn noch tun? Mit eurer ewigen Flucherei kommen wir auch nicht weiter. Verhaltet euch ruhig und überlasst alles andere mir. Denn nicht umsonst bin ich einer der teuersten und fähigsten Computer. Nach meinen absolut zuverlässigen Berechnungen beträgt eure derzeitige Rettungschance genau. Probille, ich hab was abgekriegt. Keine Funkverbindung, keine Instruktionen. Jeder neue Countdown ohne Reaktionen. Was wird nun geschehen, wenn wir den Mann im Mond je wiedersehen? Seit wann interessiert ihr euch für Männer? Unser Notreaktor fetzt in 1000 Stücke. Nur ein Trümmerhaufen, die Kommandobrücke. Unser Heimatstern, mehr als eine Ewigkeit entfernt. Oh ja, wegen der paar Meter macht man doch keinen Aufstand. Besorgt mir lieber ein paar neue Transistoren, sonst ist für euch am 15. der Erste. Hey, Captain Starlight! Wo geht es hin? Wer weiß, wer weiß. Wir rasen mit dem gottverfluchten Schiffswrack durch die blauen Galaxien. Heute blau und morgen blau. Hey, Captain Starlight! Sollen wir tun? Wir sind doch viel zu jung, um jetzt schon auf dem Kosmosfriedhof auszuruhen. Mein Gedächtnis lässt nach. Hey, Captain Starlight! Was wird geschehen? Ihr werdet schon sehen. Muss mein 150 Jahre junges Leben jetzt zu Ende gehen? 150 Jahre sind alt genug. Hey, Captain Starlight! Wir haben alle versagt. Hey, Captain Starlight! Wir haben ja so versagt. Wo geht es hin? Händchen weit gegen Hey, Captain Starlight! SM Radio Dessau gibt es nun auch auf der Mittelwelle. Jeden Freitag im Dezember 2023 von 15.30 Uhr bis 16 Uhr nach Weltzeit auf der 1386 kHz über den Sender in Litauen. Über Empfangsberichte freuen wir uns natürlich. Die E-Mail-Adresse lautet maxberger@smradio-dessau.de. Also schaltet jeden Freitag im Dezember um 15.30 Uhr nach Weltzeit die 1386 kHz auf der Mittelwelle ein, wenn es heißt, SM Radio Dessau wünscht euch einen guten Start ins Wochenende. SM-Radio. Musik, die mich anmacht. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. In wenigen Tagen erleben wir den kürzesten Tag des Jahres, die Wintersonnenwende. Der Abwärtstrend hat dann endlich sein Ende und von da an geht es wieder aufwärts mit dem Tageslicht. Welche Konsequenzen das für das Funkwetter und damit für die Ausbreitungsbedingungen auf den kurzen Wellen hat, darüber referiert jetzt wieder unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Er hat sich wie jede Woche die aktuelle Sonnenaktivität, die Magnetik und die daraus resultierenden Verhältnisse in der Ionosphäre genauer angeschaut. Ja, am nächsten Freitag ist es soweit. Um 3.27 Uhr Weltzeit ist Wintersonnenwende. Die Nordhalbkugel der Erde ist dann am weitesten von der Sonne weggeneigt und empfängt daher so wenig Sonnenlicht wie an keinem anderen Tag. Es ist also die längste Nacht des Jahres. Auf die Mitte Deutschlands bezogen dauert sie von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 16 Stunden und 8 Minuten. Dass dieses Ereignis in diesem Jahr auf den 22. Dezember fällt und nicht auf den 21., liegt daran, dass unser Kalenderjahr knapp 6 Stunden kürzer ist als die Zeit, die die Erde tatsächlich braucht, um genau einmal die Sonne zu umrunden. Um das auszugleichen, ist das nächste Jahr wieder ein Schaltjahr mit einem 29. Februar. Ganz wenig Sonnenlicht, also ganz wenig Ionisation in der Ionosphäre? Mitnichten. Es klingt erstmal paradox, aber im Winter liegt die höchste nutzbare Frequenz am Mittag ein ganzes Stück höher als im Sommer. Das erklären wir uns im Wesentlichen mit zwei Effekten. Zum einen ist die Ionosphäre im Winter etwas anders aufgebaut als im Sommer. Das in der kalten Jahreszeit vorherrschende Gasgemisch lässt sich leichter ionisieren. Zum anderen sorgt im Sommer die viel höhere Strahlungsmenge für mehr Ionisation nicht nur im oberen Bereich der Ionosphäre, sondern auch in ihren unteren Stockwerken, namentlich der D-Region. Und wegen der dort noch relativ hohen Gasdichte können die Moleküle nicht frei im Takt unserer Signale schwingen, sondern kollidieren ständig mit anderen Teilchen. Dabei geht unsere Sendeenergie flöten, das Signal wird also gedämpft. Den Effekt haben wir im Winter eben nicht. Und wenn dann die Sonnenaktivität, wie derzeit der Fall, relativ hoch ist, dann öffnen auch alle Bänder. Auch wenn wir uns beim Auf- und Ab der Aktivitätskurve letzte Woche wieder eher unten befanden, zwischen 120 und 130 solaren Fluxeinheiten. Der erhoffte Aufschwung war nur von kurzer Dauer, vor allem weil der Hoffnungsträger, die aktive Region 3513, rasch zu zerfallen begann. Aber Besserung ist unterwegs, in Form weiterer aktiver Regionen, die jetzt von der Sonnenrückseite kommen, sichtbar werden. Inzwischen steigt der solare Flux wieder. 150 bis 160 Einheiten erscheinen möglich. Magnetisch begann die vergangene Woche auffallend ruhig, teilweise sogar sehr ruhig. Ab Donnerstag wurde es dann lebhafter. Kurz nach 17 Uhr UTC ereignete sich an diesem Tag das stärkste Flair des gegenwärtigen Zyklus, ein X2,8. Über dem amerikanischen Kontinent gab es daraufhin einen massiven Radio-Blackout, also einen Mögel-Dellinger-Effekt. Und natürlich löste es einen koronalen Masseauswurf aus, und der hier scheint noch dazu besonders schnell unterwegs zu sein. Damit müssen wir uns für dieses Wochenende auf ein sehr unruhiges bis stürmisches, möglicherweise sogar sehr stürmisches Erdmagnetfeld einstellen. Anfang der Woche dominiert dann ein koronales Loch den Sonnenwind und wird dafür sorgen, dass es noch weiter unruhig bleibt. Außerhalb dieser Störungen öffnet das 10-Meter-Band gegen 9 Uhr UTC und bleibt dann für 5 bis 7 Stunden offen. 20 Meter öffnet gegen 7 Uhr UTC für 11 Stunden.